Okay, dann mache ich auch gleich weiter. Ich hatte mir eigentlich hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Das meiste davon hat der Christoph mir jetzt schon weggenommen an Argumenten. Aber das ist nicht so dramatisch. Bei dieser Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Wer bist du? Achso, ich wurde vorhin vorgestellt. Ich bin André Holm, bin zurzeit Vertretungsdozent an der Uni in Oldenburg im Bereich Stadtsoziologie und bin in Berlin in verschiedene stadtkritische, stadtpolitische Bewegungen eingebunden. Und wer das genauer wissen will, kann sich auf www.gentrificationblog.wordpress.de informieren, was ich so treibe. Da kann man ganz viel nachlesen. Also kurze Werbeunterbrechung. Bei dieser Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben, die jetzt über dieser Veranstaltungsreihe steckte, da habe ich gedacht, das ist ja viel einfacher zu sagen, in welcher Stadt wir nicht leben wollen. Die Auswüchse davon sind eben von Frau Breckner ja schon ganz gut beschrieben worden. In den Sozialwissenschaften und auch in vielen politischen Bewegungen gibt es ja auch einen Begriff dafür, nämlich den Begriff der unternehmerischen Stadt. Der, ist das jetzt lauter geworden? Das ist draußen. Hallo! Auch du musst das Mikrofon essen! Ich esse das Mikrofon. Nein, das viel besser. Näher ran. Richtig ran. Ja. Also, der Begriff der unternehmerischen Stadt, der bringt, glaube ich, ganz viele von den Tendenzen, die hier in Hamburg diskutiert werden, ganz gut auf den Punkt. Und der hier vielleicht auch bekannte Geograf David Harvey, der hat diesen Begriff mit als erster verwendet und der hat gesagt, so die unternehmerische Stadt oder unternehmerische Stadtpolitiken, die bestehen im Prinzip aus drei großen Elementen, also die sie von der vorherigen eher sozial orientierten Stadtentwicklung unterscheiden. Und er sagt, zum einen ist die Stadt ein Unternehmen, weil sie mit anderen Städten konkurriert, so wie Unternehmen auf dem Markt umeinander, also miteinander konkurrieren um Marktanteile, konkurrieren eben auch Städte um große Events, um Tourismusströme, um die Ansiedlung von zahlungskräftigen Unternehmen, um die Ansiedlung von steuerzahlenden, besser verdienenden Bewohnerinnen. Das heißt also, das ist die eine Ebene von unternehmerischer Stadtpolitik, was in Hamburg, glaube ich, in diesen Konzepten Unternehmensstadt, wachsende Stadt relativ eindeutig aufgegriffen wurde, auch in die Stadtpolitik. Eine zweite Ebene, die unter diesem Konzept diskutiert wird, ist zu sagen, Städte sind aber nicht nur in der Konkurrenz zu anderen Unternehmen, in so einer interurbanen Raumkonkurrenz wie Unternehmen, sondern verhalten sich auch nach innen wie Unternehmen. Das heißt also, die Haushaltsplanung, die wird jetzt nach betriebswirtschaftlichen und eben nicht mehr nach sozialökonomischen Kriterien ausgerichtet. Die einzelnen Ressorts müssen sich gegenüber der Finanzverwaltung rechtfertigen für die Schwerpunkte, die gesetzt werden. Es werden Sparmaßnahmen durchgeführt und Kürzungen, also all das, was neoliberale Stadtpolitik ausmacht. Und unrentable Bereiche der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung, die werden auch gerne ausgelagert, so wie das Unternehmen machen, sodass dann eben Jugendkulturarbeit oder bestimmte Teile der Integrationspolitik an freie Träger erstmal übergeben werden, die dann von Jahr zu Jahr mit kürzeren Budgets zu rechnen haben. Das heißt also, wir haben jetzt schon zwei Ebenen von Unternehmertum oder von unternehmerischer Stadt kennengelernt. Die dritte Ebene, die für Hamburg, die Hamburger Diskussion, glaube ich, auch ganz interessant ist, die eingeführt wird, ist, dass er sagt, in so einem schumpeterschen Verständnis sollen die Städte sich wie Unternehmer verhalten oder sollen wie Unternehmer agieren. Das heißt also im Gegensatz, das ist ja dieses neoliberale Bild, was da entwickelt wurde, im Gegensatz zu der Trägheit der Besitzenden, die nur ihr Kapital verwalten und vermehren wollen, sagt der Schumpeter, der Unternehmer, der ist der eigentliche Held, der Schiffsmann, der Lenker und dynamische Motor der kapitalistischen Entwicklung, der Risiko eingeht und versucht eben als Steuermann auf diesem großen Boot zu sitzen. Und Städte sollen so ähnlich hantieren. Die sollen gar kein eigenes Geld mehr in die Hand geben, das haben sie ja auch nicht, sondern sie sollen versuchen, eben private Investitionen zu steuern, zu lenken, anzulocken und damit die Stadt zu gestalten. Und wenn man mit Stadtverwaltern, Stadtplanern, die im städtischen Auftrag arbeiten, darüber spricht, dann habe ich inzwischen in fast allen großen Städten in Deutschland irgendwie die Metapher gehört, dass die sagen, ja, wir wollen den Tiger reiten. Ja, also damit ist gemeint, dass man die Kraft des privaten Kapitals, ohne selber viel Geld in die Hand zu nehmen, nutzt, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Also so klassische Public-Private Partnerships wären so ein gutes Beispiel für den Tiger, der da geritten werden soll. Und ich bin nicht so häufig im Zirkus, kenne mich damit nicht so aus und glaube aber, dass dieses Stand, sichere Reiten auf dem Tiger eine ziemliche Illusion ist, dass man relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen landet, dass dann in dem Fall von abenteuerlichen Kooperationen privaten Investoren die Stadt häufig auf dem unrentablen Kosten sitzen bleibt und wir dann die Argumentation hören, die in fast allen Städten ja bekannt ist, dass man sagt, aber es war trotzdem wichtig, dass wir das gemacht haben, denn erst wenn die Stadt sich weiterentwickelt, dann werden wir am Ende alles, also alle was davon haben. Also das heißt, also, dass trotz sozusagen Schrumpfungsprozessen in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft und der Stadtentwicklung in vielen Ländern in Europa und der Welt wird immer noch an so einer Wachstumsorientierung festgehalten, die verspricht, wenn wir erst wachsen, wenn wir als Gesamtstadt erst erfolgreich sind, dann trickelt das down als sozialer Effekt auch zu den Habenichtsen der Stadt. Also das heißt, also man soll sich also diesen Wachstumsstrategien unterordnen und dann werden wir irgendwann auch alle was davon haben. Das ist das, was in Hamburg offizielle Stadtpolitik ist. Unternehmensstadt, wachsende Stadt, bringt das ziemlich auf den Punkt. Also hat diese neoliberale Strategien sogar zu Leitbildern der Stadtentwicklung erklärt. Und ganz typisch in solchen Konstellationen der unternehmerischen Stadt ist dann die feste Herausbildung von Immobilienverwertungskoalitionen. Das heißt, das kann man in vielen Städten, auch in Hamburg, glaube ich, ganz gut erkennen, dass nämlich dann quasi Koalitionen, die über die Regierungsparteien hinausgehen, sich zusammenschließen, wo Investoren, auch internationale Investoren dabei sind, wo Teile der Bauwirtschaft ein Interesse daran haben, die finanzierenden Banken sind mit Teil dieser Investitionen, zum Teil die Architektenkammern in den Städten machen da auch gerne mit, weil sie sich Aufträge erhoffen und die politische Klasse der Städte ist eben zum größten Teil auch eingebunden da drin. Also das sieht man, glaube ich, wenn man sich verschiedene Rathausdebatten in allen möglichen Städten anschaut, also dass dieses Abgehen von der Wachstumslogik eigentlich nie gewollt ist oder sich also wirklich nur in ganz marginalen Stimmen von irgendwelchen Splitterparteien zu hören ist. Also das heißt, es gibt eine große Hegemonie für diese Immobilienverwertungskoalition. Wenn man jetzt fragt, was machen die eigentlich? Also klar, das ist eben beschrieben worden, die wollen die Hafen City oder haben die Hafen City ausgebaut, die wollen in Bernhard noch Quartier schaffen, die wollen Ikea in Altona hinsetzen, was ja also unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten alles Verwertungsprojekte sind. Das heißt, das ist eine ganz typische Situation dafür. Und wenn man das mit sehr traditioneller Begrifflichkeit fassen will, dann könnte man sagen, diese Immobilienverwertungskoalition, die ranken sich immer um die Tauschwerte der Stadt. Also Markt, Tauschwert und Gebrauchswert kann man nachlesen, wenn man will, kann man aber, glaube ich, auch einfach aus der Begrifflichkeit her verstehen. Da geht es also um den Geldwert, den bestimmte Investitionen in der Stadt machen und die Gegenüberstellung ist ja der Gebrauchswert, also das, was wir als Bewohner der Stadt oder Sie als Bewohner der Stadt oder ihr als Bewohner der Stadt von bestimmten Dingen haben. Und das fällt halt in der kapitalistischen Ökonomie ganz allgemein häufig auseinander. Also dass der Tauschwert nicht unbedingt eine Aussage darüber trifft, wie hoch denn der Gebrauchswert eines bestimmten Gutes ist und auch der Gebrauchswert der Stadt oder von Immobilieninvestitionen lässt sich nicht an den Immobilienwerten, also an den Tauschwerten der Immobilien ermessen. Das heißt also, wenn es darum geht, wie stelle ich mir die Stadt vor, wie soll die Stadt sein, dann müsste so eine Gebrauchswertorientierung sich stärker durchsetzen. Da hat der Christoph, glaube ich, in seinen lustigen Bildern sozusagen auch gezeigt, also an welchen Stellen die Diskussion um die Gebrauchswerte der Stadt in Hamburg gerade sehr aktiv stattfindet.